Tag. Kein Mensch weiß, wenn er sterben mag. Wie leicht, wie bald ist mancher tot und kalt. Man kann noch diese Nacht den Sarg vor deine Tür.